Hallo und herzlich willkommen zum Nerdfon, Ausgabe Nummer 51 am 20. Dezember 2013. Ich bin Pascal Kuschilkin und an der Leitung habe ich wieder den Lars. Grüß dich, Lars. Hallo, grüß dich. Ja, wir haben uns etwas längere Pause gegönnt zu manchen Themen, was für euch auch zum Vorteil ist als Zuhörer, denn wir haben wieder Neues mitgebracht, kurz vor Weihnachten. Geschenke früher auspacken. Wir packen mal ein bisschen Geschenke früher aus und vollen Themenkatalog. Sehr vollen Themenkatalog. Das heißt, wir haben das Thema Torbox. Ja. Was ist Torbox? Was ist denn das Thema? Ich gebe es ja vollkommen zu, ich bin da total unbedarft. Ich bin da totaler Newbie in dem Bereich. Was ist Torbox? Also du hast ja eine Szene, die sich auf verschiedene Bereiche spezialisiert hat. Es gibt also Leute, die haben sich auf das Erstellen von Mitschnitten von Filmen spezialisiert. Wieder andere veröffentlichen illegal Konsolenspiele oder PC-Software, sei es jetzt Games oder auch Anwendersoftware. Dann gibt es Leute, die haben sich auf den Bereich E-Books und E-Paper oder auch Hörbücher spezialisiert. Wir haben ja neben den gedruckten Büchern auch immer mehr E-Books, die in Deutschland verkauft werden. Und da kam letztens eine Studie heraus, dass schätzungsweise auf ein verkauftes E-Book mindestens 10 illegal heruntergeladene E-Books kommen. Das halte ich auch für absolut realistisch. Okay. Und diese Statistik ist aufgestellt worden von einer Anti-Piracy-Firma, die im Auftrag von Verlagen Abuse-Mails an Sharehoster verschickt. Das heißt, die durchforsten systematisch solche Untergrundforen wie Börse.bz, mygully.com und wie sie alle heißen und auch Untergrundblogs und Webseiten wie Lesen.to nach den Werken ihrer Auftraggeber und schreiben dann im Auftrag des Verlages eine E-Mail an den Sharehoster: hier, nehmen Sie mal bitte das Werk runter. Und laut BGH-Urteil sind die Sharehoster ja auch dann dazu verpflichtet, dafür zu sorgen, dass danach das gleiche Buch nicht unter einem anderen Namen wieder hochgeladen werden darf. Ah, okay, okay. Und diese Szene verändert sich aber gerade. Früher war es halt üblich, dass man die Besucher weiterreicht an die Sharehoster, wo die E-Books dann lagern. Die sind aber bei den Anbietern sehr unbeliebt, weil Sharehoster wollen Premium-Accounts verkaufen. Du kannst aber bei jedem Anbieter so und so viel Megabyte täglich kostenlos downloaden. Und die E-Books sind ja super klein. Das heißt, die Firmen wissen, sie kriegen die gleiche Arbeit und den gleichen juristischen Ärger und Kosten bei E-Books wie bei jetzt Spielfilmen, aber wer einen Spielfilm ziehen will, ist schon lange in einem Bereich, wo man einen Premium-Account kaufen müsste. Und bei einem E-Book ist das eben nicht der Fall. Aber über was für Medium reden wir da genau bei E-Books? Also ist das sowas, was ich mir auf mein Kindle lesen kann? Ist das ein PDF, was ich lesen kann irgendwo? Oder ist was ist das? Es gibt E-Books, die als PDF aufbereitet werden. Und du kannst sie auch als EPUB in dem Format herunterladen. Und du kannst sie dann sowohl auf deinem PC als auch auf einem E-Book-Reader von Sony oder gut, Kindle geht jetzt nicht, weil alle Inhalte, die du auf dem Kindle liest, musst du auch über Amazon gekauft haben. Ah, nicht ganz. Man kann sich auch PDFs ans Kindle schicken. Ah ja, stimmt. Richtig. Da hatte jeder so eine Kindle-E-Mail-Adresse. Da kann man sich was hinschicken. Das habe ich auch mal gemacht. Ist nicht so prickelnd, aber... Nee, das fand ich auch doof. Ja. Ja, du kannst ja auch Blogs abonnieren mit deinem Kindle. Ach du je, ja. Ja, ja, aber auch da finde ich die Darstellung sehr gewöhnungsbedürftig. Ja, das stimmt. Aber wir reden schon wirklich dann über so E-Books, die man sich entweder irgendwo kaufen kann, die man sich runterlädt und also es ist nicht so einfach, dass die Leute, als irgendeiner ist da, kauft sich für 5 Euro das E-Book und stellt das irgendwo in eine Plattform ein, dass andere sich das auch runterladen können. Kann man sich so vorstellen, oder? Nicht ganz, denn viele E-Books sind entweder DRM geschützt. Also mit einem Digital Rights Management. Ja, mit einem Kopierschutz versehen, ja, damit man sie nicht übertragen kann auf andere Geräte. Oder aber es ist ein digitales Wasserzeichen darin, um denjenigen preiszugeben, der das Buch weitergegeben hat. Ah, das heißt, es ist gar nicht so einfach, das Weitergeben ist relativ einfach, aber dass dann der andere das auch lesen kann und dass man seine Spuren verwischt, ist gar nicht so einfach. Und das muss halt in vielen Fällen manuell passieren. Okay. Und das heißt, du musst dann im Idealfall hast du das gleiche E-Book bei mehreren Anbietern gekauft, um vergleichen zu können, wo Unterschiede sind. Ah, okay. Ja, aber da, wo Books inhaltlich unterschiedlich sind, auch wenn es jetzt verschlüsselt ist, musst du halt ansetzen, weil dann weißt du, okay, da geht es nicht um den Inhalt, sondern da geht es um die Wasserzeichen. Und wenn du das dann verwischt, kann nicht mehr zurückverfolgt werden, wer die Bücher gekauft hat. Und das ganze System verändert sich im Moment. Es gibt natürlich nach wie vor diese Anbieter, die mit den Sharehostern arbeiten, aber es gibt auch immer mehr Seiten wie Torbooks und andere, die so eine Art Flatrate anbieten. Das heißt, die haben dann zum Beispiel bei Torbooks über 40.000 E-Books auf Lager und du bezahlst im Monat irgendwie 3,33 Euro. Musst aber dann schon für 3 Monate im Voraus bezahlen und kannst dann innerhalb dieser Zeit so viele E-Books runterladen, wie du willst. Das heißt, die sind am Markt so ein Anbieter, so ein Wares-Anbieter, wo man kaufen kann. Das ist so ein illegaler Anbieter und das Ganze läuft über Paysafe-Cards. Ah ja, okay. Ja, weil die können natürlich nicht ihre Kontonummer. Das können sie versuchen, ja. Okay. Ja, auch PayPal würde die sofort sperren, wenn ja, die natürlich mitbekommen. Natürlich. Na, auch da musst du ja deine Identität preisgeben. Genau, das heißt so, hier diese Prepaid-Karten, die man an Tankstellen und ein Bütchen kaufen kann für 20 Euro. Genau. Sowas alles. Ja, okay. Das ist so U-Cash und sowas. Ja, wobei komischerweise wird Paysafe im Moment bevorzugt, vielleicht auch wegen der Verbreitung, die relativ hoch ist. Ich habe jetzt aber selber noch nicht darauf geachtet, ob hier im rheinisch-bergischen Kreis Paysafe-Karten verkauft werden, aber ich gehe mal davon aus, du kannst sie natürlich auch in einem Online-Store kaufen, aber dann hinterlässt du ja wieder die Identität. Natürlich, da kann man natürlich nachverfolgt werden und das macht man nicht. Ne? Und da sind von der Polizei in Dresden sind mehrere Leute zumindest als Zeuge vorgeladen worden, die bei einem Online-Shop Paysafe-Karten erworben haben, um damit ihre monatlichen Abos zu bezahlen. Wirklich? Ja. Okay, wie sind die auf die gekommen? Die müssen doch irgendeinen Durchsuchungsbefehl gehabt haben oder irgendeinen Verdacht gehabt haben, dass die mit diesen Paysafe-Karten illegale Sachen machen, weil Paysafe ist ja nicht per se illegal, oder? Nein, natürlich nicht. Auch mit einem Messer kannst du ein Brot schmieren oder kannst du jemanden um die Ecke bringen, wenn Es scharf genug ist. Also, wie es da jetzt genau gekommen ist, weiß ich nicht. Aber wenn du mal davon ausgehst, dass so ein Anbieter wie Torbooks, ich gehe mal davon aus, 6.000 bis 10.000 Abonnenten hat und die jeder für 10 Euro eine Paysafe-Card gekauft haben, dann kommen sehr hohe Summen zusammen. Und das dürfte auch bei Paysafe oder vielleicht bei dem Anbieter von dem Online-Shop aufgefallen sein, diese Häufung. Und die Polizei ermittelt da wegen Geldwäsche, also wegen Steuerhinterziehung, weil die Betreiber von Torbooks ihre Umsätze natürlich nicht steuerlich anmelden können, aufgrund der Urheberrechtsverletzung. Ja. So. Jetzt sind mehrere Leute vorgeladen worden. Ich weiß jetzt noch nicht, was daraus geworden ist. Torbooks ist ja jetzt vor ein paar Tagen gehackt worden. Ich hatte einen Betroffenen angeschrieben und habe da noch keine Antwort bekommen, beziehungsweise kann jetzt noch nicht gucken, was derjenige geantwortet hat. Aber es soll ja 1 bis 2 Dutzend Personen betreffen, die bei Torbooks damit ihre E-Books Flatrate bezahlt haben. Okay, das heißt, die kaufen sich die Paysafe-Karten, gehen zu Torbooks und sagen, hier ist mein Code und ich habe das Guthaben und ich kann mir dabei Torbooks meine E-Books runterladen nach dem Tarif, was ich da bezahlt habe. Ganz genau. Okay. Und dann gibt es halt noch einen Zwischenmann, oder ein Zwischenhändler, der dann das schmutzige Geld von Paysafe mit einem großen Abzug weiterreicht an die tatsächlichen Betreiber. Ah, okay, also ja. noch ein Vermittler dazwischen. Genau, der zieht dann, weiß ich nicht, 40% ab. 40%? Mhm. Das ist ein Risikozuschlag, das ist nicht schlecht. Ja gut, ich meine, der weiß natürlich, dass das illegal ist. Genau, deswegen, das für sein Risiko, was er trägt, aber schon okay, hab ich. Ja. Ja, ich habe vor ein paar Monaten für die Deutsche Welle und Netzpiloten über dieses Thema berichtet und bin dann kontaktiert worden von dem ehemaligen Pressesprecher von Turbux. Der nennt sich Spiegel Best oder auch Bernd Fleisig. Und bin seitdem häufig mit ihm in Kontakt und kriege also daraufhin recht gut mit, was sich so tut. Und sein Blog und sein Forum, weil er macht jetzt so ein eigenes Spenderforum, das heißt, die sammeln Geld und kaufen dann davon E-Books, die sie an die jeweiligen Teilnehmer dann per E-Mail verschicken. Und seine beiden Seiten waren komplett down, aber das war kein Hack und das war am gleichen Tag, wo Turbux gehackt worden ist. Okay. Und auch bei einem anderen Mitbewerber, Lesen und Lauschen, waren am gleichen Tag auch und am Vortag Datenbankfehler. Okay, da scheint es also Leute zu geben, die das nicht so toll finden, was die machen. Ja, knallt es im Karton im Moment, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob es Neider sind oder keine Ahnung, auf jeden Fall die Gruppierung, die sich dafür verantwortlich zeichnet, heißt RealWares, Aliens, und die sind aber vorher noch nie öffentlich in Erscheinung getreten. Also den Namen hat sich irgendjemand spontan einfallen lassen. Also ist das dann eine Gegenbewegung von Mitbewerbern, die sowas wahrscheinlich machen, Name lässt drauf schließen eigentlich, ne? Das wäre möglich, weil die Nutzer sind natürlich nicht begeistert, wenn sie bezahlen für einen gewissen Zeitraum und sie können aber nichts mehr runterladen. Ja, sag mal, ist das so ein großer Unterschied darunter? Ich weiß jetzt nicht, also ich kaufe auch bei Amazon meine E-Books für mein Kindle, die kosten ja schon nicht wenig Geld, zwischen 5 Euro und 20 Euro zahle ich dafür. Ist das so ein Unterschied? Also, weil du sagst jetzt auch, ja, die bezahlen ja auch mit so einer Paysafe-Card. Weißt du da ungefähr so die Preise, was da so Bücher kosten? Lohnt sich das eigentlich wirklich, sich da so reinzubewegen in diese Richtungen? Also, zunächst muss ich natürlich erstmal sagen, dass das Ganze illegal ist. Richtig, richtig. Aber wenn du bei so einem illegalen Anbieter. Also, ich denke, bei Abo-Modellen kommt es darauf an, wie viel du wirklich liest. Und ob sich der Download dann wirklich lohnt, also wie viele von den Titeln, die du runterlädst, du auch tatsächlich konsumierst, weil da gibt es ja kein Limit, aber mehr als 24 Stunden hat der Tag halt nicht. Genau. Ja, und aber bei den anderen Anbietern, du bezahlst pro E-Book ein paar Cent. Ach so, ja, stimmt. Du 1 bis 10 Cent. Und, ja, okay. Im Buchhandel würdest du halt ein Vielfaches davon bezahlen. Und das Problem, also ich denke, Ursache ist zweierlei. E-Books sind nicht wirklich sehr viel günstiger als normale gedruckte Bücher. Leider ja, richtig. Und wenn ein Verlag dieses Distributionssystem, also die Technik dafür erstmal aufgestellt hat, haben die nur sehr, sehr geringe Kosten. Du hast ja keinen Versand. Richtig. Ja, du brauchst kein Lager, du brauchst keinen Versand, nicht einpacken. Richtig, genau. Du hast es geht auch keine Ware zurück von den Kunden, die du dann wieder bearbeiten müsstest und so weiter und so fort. Das ist alles sehr preisgünstig vom Betrieb her, aber diesen Preisunterschied, diesen wenigen Kostenaufwand, der wird halt nicht im vollen Umfang an die Nutzer weitergegeben. Genau. Und das ist das eine und das andere, was ich denke, es wird nächstes oder vielleicht auch erst übernächstes Jahr von Amazon auch eine kommerzielle E-Book-Flatrate geben. Und das war ja, damit ist Spiegel Best ja bekannt geworden, dass er dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels, das ist der Dachverband der Verlage in Deutschland, dass er denen gesagt hat, Leute, ihr habt zwei Möglichkeiten, entweder ihr macht die legale E-Book-Flatrate oder wenn ihr mit mir nicht zusammenarbeiten oder darauf eingehen wollt, dann machen wir sie halt selber. Und als einzige Reaktion hat dann einer der Geschäftsführer vom Börsenverband die GVO eingeschaltet, um Torbooks auszuhebeln, was bislang nicht gelungen ist. Und hat gesagt, wir lassen uns nicht erpressen. Natürlich war es eine Nötigung, ein Versuch der Erpressung, das ist klar. Aber ich denke, Amazon wird, die haben sowieso eine unfassbare Marktmacht. Ja. Auch gerade bei der Distribution von E-Books. Ja. Und wenn die jetzt sagen, jeder Verlag, der dabei mitmacht, darf das nur zu unseren Konditionen machen, dann werden die Preise ganz enorm drücken. Ja, und gerade Amazon könnte es ja auch günstiger anbieten, weil die haben ja die Infrastruktur, die haben die ganzen Cloud-Services, die haben ja alles da. Das heißt, perfekt, da geht es ja bei denen nicht. Darum sind die ja auch mit vor. Ja, ich sage persönlich aus meiner Empfindung, dass sie Vorreiter sind, weil das mit dem Kindle-Reader, das ist ja so einfach für den Endkunden zu nutzen. Alles andere ist ja wirklich Pain in the, ne? Weiß man ja, ne? Das ist ja so ein Tolino oder sowas, da irgendwas drauf zu kriegen, das ist ja manchmal auch ein Akt. Es ist nicht so einfach, aus dem Thalia Bookstore sich da was runterzuladen. Und im Endeffekt liegen die Bücher ja doch wieder in der Amazon Cloud, in irgendeinem Elastic Cloud bei Amazon. Also da muss was passieren, gerade preislich. Die könnten es günstiger machen, aber die wollen nicht. Ja, die wollen, und ja gut, bei uns in Deutschland, ja, die Buchpreisbindung ist ja auch noch so ein schlimmes Wort hier bei uns, ne? Ist ja egal, ob Papier oder digital, Buch ist Buch und das muss einen Preis haben, da kann man nicht handeln, da kann man nicht günstiger sein. Das finde ich am Markt vorbei, komplett. Weiß ich nicht. Vieles in der Content-Industrie, ne? Ja, also sind das Torbox, also die wir jetzt angesprochen haben, sind die so die einzigen, haben die wieder eine eigene Marktmacht hier bei diesen Ware-Seiten oder? Also du hast einerseits sehr große Foren wie mybully.com und BörseBitz, das sind die beiden größten illegalen Foren. Dann hast du so wie ein Blog aufgebaute Ware-Seiten wie Lesen.to, die direkt mit Feinhoster zusammenarbeiten. Und dann hast du mit LUL.to und Torbooks und noch ein paar anderen hier im deutschsprachigen Markt Anbieter, die entweder über Flatrate oder wo jedes Werk abgerechnet wird, wo die Werke aber nicht bei einem fremden Anbieter liegen, sondern du die dann nach der Bezahlung direkt von deren Servern runterladen kannst. Ah, okay. Und Torbooks hat schon einen sehr großen Einfluss auf den Markt. Ja, würde ich sagen. Und ich denke, in der Szene wird halt gesehen, es funktioniert. Es wird sehr viel Geld verdient damit. Und dann wollen andere daran auch teilhaben. Aber die ganze Sache hat zwei problematische Punkte. Das eine ist der Bezug neuer Werke. Mhm. Einerseits durch die schon angesprochene DRM-Verschlüsselung oder durch die Wasserzeichen. Und es will im Moment, so hat es den Anschein, auch keiner Geld ausgeben. Also alle haben so ihren Bestand, der kleiner oder etwas größer ist. Und die wollen jetzt erstmal alle Geld verdienen, bevor der Katalog erweitert wird, bevor man weitere Titel dazu kauft. Ja, weil das natürlich wieder mit Ausgaben verbunden wäre. Und weil alle E-Books, das waren irgendwie, lass mich nicht lügen, 39 Gigabyte oder so, die bei Torbooks verfügbar waren, sind ja in der Zwischenzeit sowohl im Usenet als auch über Peer-to-Peer-Netzwerke veröffentlicht worden. Und das hat dann so einem Nachahmer wie LOLTO es natürlich leicht gemacht, selber diese Seite aufzubauen, weil die konnten dann schon auf den bestehenden Katalog zurückgreifen. Ja. Mhm. So, aber so im Moment scheint es, also es ist da so ein Stillstand. Ne? Also neue Bücher werden nur sehr wenig gekauft. Natürlich haben die Leute das meiste Interesse an den Buchtiteln, die im Spiegel in der Bestsellerliste sind. Und da wird man auch kaufen müssen. Naja, und das andere Problem ist halt, man kann viel Geld verdienen, aber wie komme ich da dran? Genau. Ja. Wie komme ich an das Geld der Leute? Ja, das, die alte Geschichte. Genau. Ja, nee, vor allem, wie komme ich da dran, ohne dabei erwischt zu werden? Ja. Ja, also die Ware-Seiten haben das Problem, auch so ein Streaming-Portal hat das Problem, wie kann ich die Werbeeinnahmen irgendwie in die Tasche stecken, ohne dabei erwischt zu werden? Und Torbux und Co. haben das Problem, wie komme ich an die Abo-Einnahmen, ohne dabei erwischt zu werden? Na? Weil die Staatsanwaltschaften sind ja auch nicht ganz blöde und das ist ja auch keine Kleinigkeit mehr. Da wird ja sehr viel Geld verdient und das ist ja alles sehr hochkriminell und bandenmäßig aufgebaut. Ja, muss man richtig. Ja so sagen. Ja, okay. Also das Musik drin und du bleibst ja dran bei dem Thema in deinem Blog. Fall. Du bleibst auf jeden Fall unter larssobirei.de drunter dran und wo wir gerade bei kriminellen Themen sind. RedTube. Ja. Jawohl, wie abgesprochen. Ne? RedTube, oh, alles illegal. An alle, das ganze Netz besteht dort nur aus Katzen und Porno, ne? Ja. Ja gut, und halt E-Books, ne? Und Smartphone. Ja, natürlich. Nicht zu vergessen. aber ehrlich, die meisten nehmen das Netz ja wirklich nur wahr als fiese Quelle und so. Wer es nicht mitbekommen hat, die letzten Wochen, wie er unterm Stein gelebt hat, da gab es so also eine Abmahnwelle von Rechtsanwaltskanzlei, die Leute abgemahnt hat, die sich offensichtlich Pornoseiten angeschaut haben. Andersrum, die haben sich urheberrechtlich geschützte Werke in einer Tauschbörse irgendwas gemacht und haben deren IP-Adresse festgestellt. Dummerweise handelt es sich dabei leider, ein Schelm, wer Böses dabei denkt, um Pornos und vor Weihnachten verschickt man gerne solche Abmahnungen an Leute, weil man da weil man erwartet, dass die Zahlungshaltung sehr, sehr positiv ist und man schnell bezahlt, weil man Weihnachten nicht unterm Tannenbaum mit seiner Frau darüber diskutieren möchte, was man da jetzt gemacht hat. Also die haben wohl anscheinend drauf spekuliert. Es handelt sich meistens immer so um 250 Euro, glaube ich, waren das. 250 Euro pro Abmahnung. Mhm. Und da haben sich auch bei mir viele die Frage gestellt, wenn die sich jetzt über Streaming sich ein Video auf einer Plattform im Internet anschauen, wie kann sowas illegal sein? Weil ich habe ja so gerade eben das Geschäftsmodell von YouTube beschrieben. Nichts anderes passiert da ja auch. Ich glaube, ich gehe da hin und schaue mir ein Video an, wie zum Beispiel irgendein Werbevideo oder ein Nerdphone schaue ich mir an und wie kann denn das bitte schon illegal sein, wenn ich ein Stream mir anschaue und es selber nicht hochlade, also gar nicht aktiv an der Verbreitung eines urheberrechtlich geschützten Werkes beteiligt bin? Ja, und die Frage hat ja jemand an Eidelstadt versichert von der Firma Gladi oder wie auch immer die heißt, diese Software, der festgestellt hat, ja, wir haben IP-Adressen festgestellt von Leuten, die an dieser Tauschbörse teilgenommen haben, Anführungsstrichen, und die sind abgemahnt worden und das ist doch wirklich seltsam. Also ich habe mit einem Abgemahnten telefoniert und der meinte zu mir, er würde es mir sagen, wenn er es gemacht hätte, er war auf dieser Seite nicht. Weder zu dem fraglichen Zeitpunkt noch davor oder danach. Also er meinte, er hätte auch sehr offen mit seiner Frau über das Thema gesprochen und die hat ihm dann geantwortet, ja, Junge, hättest du dich mal ein bisschen mehr mit mir beschäftigt? Fand ja. Ich eine schöne Antwort. Aber er war nicht auf dieser Seite und jetzt gibt es halt die wildesten Theorien, weil es gibt bisher keine schlüssige Erklärung, wie die an die IP-Adressen gelangt sind. Aber das ist ja wirklich einer der wichtigen Punkte dabei. Ja, natürlich. Und wer sich ein bisschen technisch ein bisschen damit beschäftigt, also ein bisschen tiefer einsteigt, unser guter Hacker Huhet hat sich dem ja auch mal angenommen und auch mal nochmal was aufgelistet. Also im Grunde, ehrlich gesagt, ist das eine Kleinigkeit, jemand auf eine Seite umzulenken, wo er eigentlich gar nicht hin will. Sei es durch Werbebanner, durch Pop-ups, die auftauchen auf einmal. Man kennt das, man ruft eine Seite auf und auf einmal öffnet sich noch eine zweite Seite mit der Werbeanzeige. Die habe ich nie aufgerufen selber. Aber wo ist die Werbeanzeige her? Dieses kleine Pop-up-Fensterchen, dieses ist ja auch ein eigenes Browser-Fenster. Und wo liegt die Information in diesem Browserfenster? Liegt auf dem Server vielleicht von RedTube. Und auf einmal gucke ich mir in heise.de Forum an, bekomme eine Porno-Werbung angezeigt und zack, haben die meine IP-Adresse, weil ich habe die jetzt nicht aktiv selber aufgerufen, die kam mit dabei im Aufruf. Und das ist ehrlich gesagt echt eine Kleinigkeit, sowas zu machen, auch Leute ohne ihr Wissen umzulenken, das ist total simpel. Gut, ich will den Rechtsanwälten jetzt nichts unterstellen, um Gottes Willen, das liegt mir fern, aber es ist eine Kleinigkeit, sowas zu machen. Das heißt, das Verfahren an sich finde ich schon relativ fragwürdig. Ja, dazu kommt ja die Tatsache, dass es noch vor keinem deutschen Gericht geklärt worden ist, ob der Konsum von Streams eine Urheberrechtsverletzung darstellt. Das ist auch eine spannende Frage, ja. Die abmahnende Kanzlei argumentiert mit einer Aussage des Richters bei der Verurteilung des Betreibers von Kino.to. Ach ja. Ging es aber um bandenmäßige Urheberrechtsverletzung, wo sehr viel Geld verdient worden ist. Da ging es nicht um die Konsumentenseite. Genau. Ja, also die Argumente der Staatsanwaltschaft in dem Verfahren in Leipzig und die Abmahnung haben wirklich gar nichts miteinander zu tun. Es geht zwar in beiden Fällen um Streams, aber was die Illegalität betrifft, sagt der Gesetzgeber auch, wenn überhaupt, wäre das dann nur illegal, wenn die Quelle offensichtlich nicht legal ist. Also wenn ich jetzt auf Movie4K oder Kino.to gehe, weiß ich aufgrund der ganzen neuen Spielfilme, die dort angeboten werden, ich muss hier für nichts bezahlen, das kann nicht legal sein. So, wenn ich aber auf eine Pornoseite gehe, gehe ich im Normalfall davon aus, dass sich die Rechteinhaber an diesen Mitschnitten irgendwie geeinigt haben, weil die werden ja ganz offiziell in den USA betrieben. So. Und dann sagt der deutsche Gesetzgeber, Moment, solange es nicht offensichtlich illegal ist, wenn ich diese Seite betrete, kann ich auch nicht deswegen belangt werden. Auch deswegen sind in meinen Augen, ich bin jetzt kein Anwalt, aber ich würde sagen, diese Abmahnungen sind auch deswegen nichtig. Es ist einerseits nicht bewiesen und es gibt kein Urteil darüber und andererseits im Zweifel für den Angeklagten, die Seite macht einen legalen Eindruck, also ist auch nicht der Konsum. Aber dann könnte man ja jeden, der irgendwo hingelenkt wird, anklagen oder eine Abmahnung verschicken. Ich meine, ist ja ein super Geschäft, wäre ein super Geschäftsmodell, was ich jetzt auch den Anwälten nicht unterstellen möchte, aber es wäre ein super Geschäftsmodell. Ne? Nehmen wir mal an, ich registriere mir jetzt in eine Domain und will jede Menge Leute darauf haben und speichere mir die IP-Adressen und gehe jetzt mit den IP-Adressen zum Landgericht Köln und sage, schönen guten Tag, die haben sich alle urheberrechtsgeschützte Werke angeschaut und ich muss ihnen ja nicht sagen, dass meine Seite war, ne? Und lenkt die auch über Werbeanzeigen, über Bannerwerbung oder über Pop-Ups von anderen Seiten einfach auf meine Seite hin. Ist so eine Kleinigkeit heute. Was ich halt auch schlimm finde, ist, die Firma, der Rechteinhaber, in Anführungsstrichen, der diese Abmahnung hat aussprechen lassen, hat diese Filme gar nicht selber produziert. Die haben die Rechte an den Filmen nur gekauft, damit sie die Abmahnung verschicken lassen dürfen. Ist ja leider ein legales Geschäftsfeld, leider. Ja. Leider noch, ja. Und interessant ist auch, du zahlst an die Firma des Rechte, an das Konto des Rechteinhabers. Der Rechteinhaber ist aber wie Archiv AG in der Schweiz und das Konto wiederum ist in Hamburg. Ach du je. Ja, und die Regensburger Rechtsanwaltskanzlei, die die meisten Abmahnungen verschickt hat, benutzen aber wiederum einen Geschäftssitz, den sie von Ole von Beust angemietet haben. Oh, in Hamburg. Also das ist alles sehr verzwickt und merkwürdig, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja, also es ist ja in der Vergangenheit schon passiert, dass die Firma DigiProtect, die hatten ja diesen schönen Slogan: Turn Piracy into Profit. Macht Profit aus Piraterie. Genau. Ja. Dieser Slogan ist zwar schon einige Jahre her, dass der in Präsentationen erwähnt wurde, aber es ist trotzdem bei mir hängen geblieben. Und die hatten sich auch darauf spezialisiert, Rechte an Werken zu kaufen, um dann über IP-Ermittler, also IT-Dienstleister, Abmahnungen verschicken zu lassen. Und so ist das jetzt auch. Und was ich halt komisch finde, einer der Leute vom Vorstand, ich weiß jetzt nicht genau, welche Position er bekleidet, der ist aber auch erst vor wenigen Wochen eingetragen worden im Amtsgericht, ist ein sehr bekannter deutscher Betreiber von einem Plattenlabel, die vor allem elektronische Musik vertreiben. Okay. Also ich hätte doch an seiner Stelle, gerade bei so einem schmutzigen Geschäft, Angst, dass mein Name und der Ruf meines Unternehmens dadurch leiden könnte. Wenn man Geld braucht, dann machen manche einiges, ja. Schon grenzwertig. Okay. Ja, und jetzt sind, ich denke mal, mindestens 40 bis 50 Strafanzeigen ergangen. Und wie ihr ja bestimmt auch dem Netz entnommen habt, hat endlich die Staatsanwaltschaft Köln auch das Ermittlungsverfahren eingeleitet. Und also wie die IP-Adressen tatsächlich ermittelt haben, sind sie ja oftmals gefragt worden. Genau, das ist ja das, worum es sich eigentlich dreht, ne? Also auf welche Weise die IP-Adressen abgemahnten eigentlich wirklich ermittelt worden sind, ob es da sich vielleicht in strafrechtlichen Bereich sich ergießt, ob die da was gemacht haben, was wiederum auch strafrechtlich vom Belang ist. Also es gibt ganz viele verschiedene Theorien. Es sind manche Leute zeitgleich auch mit Schadsoftware angegriffen worden. Mhm. Aber der, mit dem ich gesprochen habe, hat gar keinen Windows-PC, der hat macOS und der hat auch keinerlei Infektionen feststellen können. Gut, das ist jetzt noch an sich kein Beweis, aber ich glaube, das ist auch recht aufwendig, erst Rechner zu infizieren, um daraufhin... Ja, ich halte ich nicht unbedingt als die Vorgehensweise in so einem Fall. Also da sind für mich doch einfache Redirects oder Pop-ups sind auch am einfachsten. Ja, ja. Das ist das Einfachste. Das denke ich auch. Ja, das ist die einfachste Methode, die ergiebigste eigentlich. Alles andere, nee, das können Sie sich bestimmt denken, dass es zu schnell auffallen würde, wenn die Schadcodes selber verbreiten würden. Ist eh schon grenzwertig, aber ich glaube, so dumm waren sie wahrscheinlich dann auch nicht. Aber generell, ja, die Staatsanwaltschaft Köln, die hat die Vorprüfung ja sogar abgeschlossen. Hm. Und es geht ja darum, die haben aus eigener Initiative wegen falscher einstaatlicher Versicherung gegen Unbekannt ermittelt. Mhm. Und da wird noch das Ergebnis abgewartet, weil es geht ganz klar darum, es wurden ja Anträge auf zivilrechtliche Auskunft gestellt. Und da müssen die jetzt überprüfen, ob die Aussage dieses Mitarbeiters der Firma IT Guards Incorporation, der hat ja eine staatlich versichert, ja, mit unserer Software GLADI oder GLAD 2, wie auch immer die heißt, jetzt da, wie beschrieben wird, ja. Der hat ja per Eilstadt versichert, ja, die fehlerfreie Zuordnung von IP-Adressen zu angeblichen Pornokonsumenten haben wir ermittelt mit dieser Software. Und da gibt's halt erhebliche Zweifel an der sauberen Darstellung und Vorgehensweise des Ganzen. Also es gibt ja auch mehrere Gutachten, die beim Landgericht vorgelegt worden sind. Und spätestens, wenn die erste Abmahnung vor Gericht verhandelt wird, dann werden diese Gutachten veröffentlicht werden. Das wird spannend. Und dann wird es wirklich spannend, weil ich würde gerne mal wissen, weil diese Software zur IP-Ermittlung ist eigentlich eine Software, die nur dazu dient, innerhalb von Peer-to-Peer-Netzwerken IP-Adressen mitzuschneiden. So habe ich es auch festgestellt, ja. Ermittelt, ja. Und ich weiß jetzt nicht, was Sie denn da erzählen wollen. Ja gut, es war ja auch im Vorfeld, da war es ja auch ein bisschen durchwachsen das Thema, also die ganzen Anträge jetzt zum Beispiel von diesen Abmahnanwälten, die ja nach Köln gewandert sind, die ganzen Anträge, die wurden ja vor verschiedenen Kammern ja auch überprüft und nicht jede Kammer hat ihre Zustimmung gegeben. Ne? Also scheint es da ja welche gegeben zu haben, die sich vielleicht ein bisschen Sachverstand eingeholt haben oder den vielleicht schon haben und festgestellt haben, nee Leute, das können wir so nicht freigeben, dass die IP-Adressen von den Providern rausgegeben, also die Namen zu IP-Adressen rausgegeben werden. Darum geht's ja. Dass das Landgericht macht ja nichts anderes als, die geben die Freigabe, ja, liebe ISPs, gebt jetzt bitte die Namen und Adressen zu den IP-Adressen heraus, weil es gibt da einen begründeten Anspruch auf Abmahnung und da haben mehrere Kammern dem auch widersprochen anscheinend. Man weiß nicht genau wieso, aber einige haben zugesagt, also dem widersprochen und manche dem zugesprochen, also auch das war schon seltsam im Vorfeld. Und das Thema ist noch lange nicht vorbei, weil die abmahnende Kanzlei hat angekündigt, dass sie auch andere ja. Streaming-Anbieter überwacht haben wollen. Genau, das haben die groß angekündigt. Wir haben noch mehr im Sack. Wir können noch viel mehr Leute abmahnen. Und dann ist halt davon auszugehen, dass spätestens Anfang Januar dann die nächsten Zehntausenden von Abmahnungen rausgehen. Ja. Ja, aber was man halt auch dabei sagen sollte, es gibt jetzt einige Rechtsanwälte, die sich da in den Medien sehr prominent darstellen. Ich will jetzt keinen Namen nennen, aber da gibt es so einen, der macht das in Köln sehr erfolgreich. An dieser ganzen Abmahngeschichte, egal ob es Peer-to-Peer-Abmahnungen sind oder jetzt diese Streaming-Sache, es gibt immer mehrere Parteien, die daran verdienen und die Anwälte, die die Abgemahnten vertreten, gehören auch zu den Gewinnern. Und man muss einfach sagen, dass auch schon bevor die gesetzlichen Grundlagen geändert worden sind, die ganz großen Zeiten der regulären Abmahnungen sind vorbei. Die sind sehr stark zurückgegangen und jetzt ist es ja gedeckelt worden, wie hoch die Abmahnung pro Urheberrechtsverletzung sein darf. Und bei 100 Euro, die da verlangt werden dürfen, lohnt sich das Ganze schlichtweg nicht. Das genau. Ist ja auch der Grund, warum Downloads bei Filehostern, die könnten ja auch abgemahnt werden. Aber das lohnt sich da auch nicht. Warum? Weil sich die Höhe der Abmahnung nach dem Streitwert richtet. Und der Streitwert wiederum richtet sich nach dem, wie hoch der Schaden ist. So, wenn ich eine DVD herunterlade, habe ich den Streitwert im Gegenwert von einer DVD oder einer Blu-ray. Ja, wenn ich aber, wenn es um eine Peer-to-Peer-Tauschbörse geht, versuchen die halt zu kalkulieren, okay, der Download dauert, nehmen wir mal an, 10 Minuten und innerhalb dieser 10 Minuten, weil ich muss ja immer gleichzeitig die Dateien, die ich mir runterlade, auch allen anderen anbieten. Genau. So, und innerhalb dieser 10 Minuten lade ich den gleichen Film auch 50 weiteren Personen hoch. Das heißt, wir haben dann den Wert von dieser DVD mal 50 oder mal 200 von mir aus. Und dann kommen wir wieder in eine Höhe, wo sich die Abmahnungen für die Kanzleien gelohnt haben. Auch wenn es jetzt eigentlich nur Textbausteine sind, die man da verändern muss. Genau, und aber auch dieses Geschäft ist ja höchst spekulativ, ne? Weil das ist ja auch so, ja, wir nehmen mal an oder wir gehen davon aus, dass sie ja für 50 Leute was hochgeladen haben oder was zum Download anbieten. Das ist ja höchst spekulativ dann. Ne? Ja, aber die Zahl ist nicht unrealistisch. Ne? Wenn du mal in einer BitTorrent-Tauschbörse zum Beispiel das Image von Linux Debian runterlädst, wenn das über einen Gigabyte ist, das ist nicht mal eben passiert und in der Zeit hast du schon sehr vielen Leuten die gleiche Datei auch angeboten. Genau. Also ja. So ganz von der Hand zu weisen ist die Schadenshöhe nicht. Ja. Von der moralischen Ausrichtung will ich jetzt mal gar nicht sprechen. Ich habe ja nicht zufällig vor mehreren Jahren eine Strafanzeige gegen einen abmahnenden Anwalt gestellt. Und diese Dokumente, die zwar von der Piratenpartei veröffentlicht, aber nie öffentlich gezeigt worden sind, warum auch immer, scheinen ja auch darauf hinzuweisen, dass es so eine Art Preisabsprache gab. Also pro Abmahnung geht der Anteil an den IT-Ermittler, also IP-Ermittler, das IT-Unternehmen, so und so viel geht an den Rechteinhaber und so viel geht an den Anwalt. So darf das aber nicht gehen. Es darf keine Absprache geben, denn der Gesetzgeber sagt, derjenige, der die Abmahnung verschickt, muss das Risiko dafür tragen. Ja, du kannst, du kannst nicht schon vorher. schon mal schön rechnen, machen wir mal ein Geschäftsmodell draus, einen Geschäftsplan draus. Wenn wir im Monat 50.000 Abmahnungen verschicken, wer gewinnt wie viel daran? Genau, und die Kosten müssten dann eigentlich auch von der abmahnenden Firma in Vorkasse geleistet werden. Ah. Ja, und auch das wiederum ist fraglich, ob für mehrere 10.000 Abmahnungen die Kosten wirklich in Vorkasse an die Regensburger Kanzlei überwiesen worden ist. Ja, aber schade, ich weiß es nicht, warum sie das bei WikiLeaks nicht hochgeladen haben oder ob ich nur zu blöd bin, es zu finden, aber ich habe nur diese Einschätzung von dem Christian Solmecker aus Köln gefunden und sonst die Dokumente selber nicht. Ja. Okay, schade. Auch das wird seinen Weg finden ins Internet. Denke ich, ja. Es gibt ja noch mehr als WikiLeaks. Genau. Mein Gott, da haben wir ja wirklich wieder... Ja, es geht um viel Geld. Ja. Und wie du schon sagst, ja. Also die Zahlungsbereitschaft in dem Bereich ist sehr hoch, weil die Anschlussinhaber sind nicht selten die Familienväter oder vielleicht sind es auch diejenigen, die die Briefe zuerst öffnen. Und die wollen natürlich gegenüber ihren Ehefrauen nicht zugeben, dass sie irgendwas, sich ein Porno angeguckt haben. So. Zum Beispiel, genau. Ja. Daran ist ja jetzt im Prinzip eigentlich nichts Schlimmes. Also wenn ich's tue, dann stehe ich auch dazu. Aber da sind die Menschen halt sehr unterschiedlich. Genau. Und das ist halt der Grund, warum im Pornobereich, auch bei Peer-to-Peer-Abmahnungen, die Zahlungsbereitschaft sehr viel höher ist als in allen anderen Bereichen. Genau, es will keiner öffentlich ausdiskutieren, es recht nicht vor dem Gericht sich äußern, ob er da was nicht gemacht hat. Ne? Das ist schon, das ist so ein Schmuddelbereich, wo sich keiner öffentlich hinstellen will. Ja, und auch in der Ehe. Ne? Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Also, keine Frage, das ist schon ein Spiel natürlich mit Kalkül, ne? Ja. Man weiß natürlich, dass bestimmte Klientel, ne, Männer im Internet sich da nicht unbedingt bereitwillig mit ihren Frauen darüber diskutieren wollen, ob oder ob nicht. Hm. Ja. Also das ja. Nee. Das geht so nicht. Dem muss einer geboten werden. Und da finde ich gut, dass sich Anwälte gefunden haben. Die Sammelklage ist ja nicht zulässig in Deutschland. Sowas gibt es ja bei uns nicht. Aber es gibt Anwälte, die sich dem annehmen und an die man sich wenden kann. Die haben jede Menge Anzeigen gestellt und Gegendarstellungen gestellt. Wenn ihr eine Abmahnung habt, wendet euch unbedingt an einen Anwalt. Mehr kann und möchte ich da eigentlich nicht so sagen, weil das fällt wieder vielleicht in Rechtsberatung, was ich nicht geben darf. Deswegen, also macht unbedingt und geht zum Anwalt damit. Zum Fachanwalt. Ja, zum Fachanwalt, richtig. Zum Fachanwalt für IT-Recht. Genau, schaut mal auf dem Blog beim Lars, bei larsubi.de. Ich glaube, in einem Artikel hast du sogar die Anwälte mal gelinkt, oder? Nee. Also Link gesetzt, oder? Nee, habe ich es woanders gelesen. Irgendwo habe ich einen Link gelesen, wo Link gesehen zu einem Anwalt aus Köln, der mehrere Abgemahnte vertritt. Sucht im Internet nach, ihr werdet es finden. Ja, oder kontaktiert uns einfach. Genau. Helfen wir euch gerne. Das ist gerne, Problem. Unbedingt. Super, ich danke dir für deine Zeit, Lars. Das war sehr, sehr spannend. Auch ich habe wieder viel dazugelernt. Auf jeden Fall. Es ist beides aus dem Schmuddelbereich. Ja. Und das zu Weihnachten, Juche. Da gibt es keine Geschenke, nur Ruten werden rausgeholt hier. Also der Moritz Sauer, das ist ein Freund von mir, der meinte zu mir, ich soll irgendwann mal meinen Blog in itboulevard.de umbenennen. Oh Mann, ja. Ja, du hast es echt geschafft mit deinem Blog mittlerweile. Also du hast ja Themen da im Blog, Holla, die Waldfee, also ja, das soll nicht langweilig werden. Bei wie es, wenn der letzte Podcast immer gesagt hat, mit Lars ist es nicht langweilig. Also immer wenn ich Lars Blog aufmache, lese ich wieder Sachen. Holla, die Waldfee. Komm, also Katastrophen. Die Piraten haben den Weg noch nicht gefunden nach Port Royal, wo sie hingehören. Die sind wieder zurück in Schweden, wie man liest, aus Guyana wieder zurück, ne? Ja, The Pirate Bay hat ganz enorme Schwierigkeiten, eine Domain zu finden, eine Top-Level-Domain, wo sie länger als 24 Stunden bleiben können. Und auch der Aufenthalt jetzt in Schweden ist nicht für ewig, denn schon seit April läuft ein Gerichtsverfahren zur Beschlagnahmung der Domain in Schweden. Und sie sind ja im Moment dabei, wie Sie sagen, einen Browser zu veröffentlichen oder zu entwickeln, der Internetadressen überflüssig machen soll. Ich wollte gerade sagen, warum überhaupt Domains in dem Bereich? Man braucht die ja nicht. Man kann nur mit IP-Adressen arbeiten. Aber die kann sich ja kein Mensch merken. Eben, genau. Ne? Und also sie haben jetzt, ich glaube, 5 Umzüge innerhalb von einer Woche machen müssen. Autsch. Also es fing damit an, dass die schwedische Piratenpartei irgendwann die Server nicht mehr beherbergen durfte. Dann musste man auch wechseln von der schwedischen Domain weg. Und das ging dann über, jetzt letztens war Guyana, danach war Peru, aber auch nur sehr kurze Zeit. Davor war St. Martin. Oder wie okay. Das heißt. Also, ja, St. Martin, ja. Die haben auch die verschiedensten Kontinente ausprobiert, aber es ist ihnen halt angedroht worden, da sie mit ihrer BitTorrent-Börse gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen, hat man ihnen gesagt, man wird sie überall sperren oder amtlich die Domain beschlagnahmen lassen. Und jetzt ist halt die Frage, schaffen sie es schnell genug, diesen Pirate-Browser zu veröffentlichen, weil die letzte Version war ja lediglich eine Abwandlung vom Firefox 23. Da waren dann Tor Plugins dabei und Möglichkeiten, um Netzsperren in verschiedenen europäischen Ländern zu umgehen, weil es ist ja in Großbritannien und ich glaube in Italien im Moment nicht möglich, für Pirate Bay ganz normal anzusurfen, sondern nur über Umwege, weil die Domain dort gesperrt ist. Okay, also nur mit der Proxy-Chain oder so. Ja, genau. Oder ja, und wenn das nicht gelingt, diesen Pirate-Browser, wie auch immer der funktionieren soll, so genau haben sie das nicht verraten, wenn sie den nicht schnell genug veröffentlichen können, wäre dann die letzte Möglichkeit, ins Tor-Netzwerk abzuwandern. Aber das werden sie Geschwindigkeit, nicht, nee. Nicht nur das, es wird sehr, sehr, sehr selten genutzt. Ja. Sie müssten auf mindestens, lass mich nicht lügen, 80-90% ihrer Besucher verzichten. Und das werden sie nicht tun, weil sie dann keine Werbeeinnahmen mehr haben. Also auch da ist eine Front wieder. Ja gut, ja. Ich meine, guck mal, bei Pirate Bay gibt es seit über 10 Jahren. Das ist kein Wunder, dass sich die Rechteinhaber jetzt da international zusammengetan haben, um zu versuchen, dagegen vorzugehen. Die haben ja den Tracker schon dezentralisiert, um einer Verfolgung zu entgehen. Ja. Da hat sich echt schon 10 Jahre gehalten, ja, das ist ja unglaublich. Über 10 Jahre. Und mittlerweile ist ja nicht mehr herauszufinden, wo wirklich das Ding gehostet wird. Das ist bei irgendeinem Cloud-Anbieter irgendwo. Ja, die haben ja zwischendurch behauptet, in Nordkorea. Oh, out. Ja, hat also jemand daran gedreht, dass es so aussehen soll, als ob es darüber geroutet werden würde. Das stimmt aber alles nicht. Dann haben sie, dann hatten sie ja mal vorgehabt, diese Ölinsel Sealand zu kaufen, das war aber viel zu teuer geworden, das war glaube ich 2006 oder 2007. Dann haben sie letztes oder vorletztes Jahr das Gerücht in die Welt gestreut, sie würden irgendwie mit irgendwelchen Drohnen die Server über der Erdoberfläche betreiben, was natürlich alles Quatsch ist, aber war eine nette PR-Geschichte. Und ja, also wenn sie keine technische Möglichkeit finden, es wirklich benutzerfreundlich zu lösen, dann haben die in ein paar Monaten ein echtes Problem. Weil es ist, ich weiß nicht, ob es der älteste, aber es ist auf jeden Fall der bekannteste Anbieter für BitTorrent. Ja. Der größte Mitbewerber war Mininova aus Holland. Die sind ja mittlerweile seit einigen Jahren schon legal. Mussten sie sich, also sie hätten die Möglichkeit gehabt, entweder das Ding zu schließen oder ein legales Angebot anzubieten, aber da ist ja fast gar nichts mehr los. Und The Pirate Bay nie auf Takedown-Notices eingegangen ist, also auf irgendwelche Abuse-Mails, also Mitteilungen von Rechteinhabern, man möge ihren Content löschen, sondern die wurden ja dann auch noch im Blog ausgestellt, so von wegen, hey, schaut mal her, die Idioten von Microsoft haben schon wieder versucht, uns zur Löschung zu bewegen und haben uns gedroht. Erfolglos. Und haben dann deren E-Mails zitiert oder irgendwelche Dokumente eingescannt und veröffentlicht. Und natürlich sowohl die Musik als auch die Filmwirtschaft und Softwarehersteller haben großes Interesse daran, dass The Pirate Bay weggeht. Ne. Okay. Muss man aber abwarten. Also die Jungs sind sehr findig und man darf nicht vergessen, es wird nach wie vor dort unfassbar viel Geld verdient. Und die ganzen anderen Firmen von den Gründern, die ja mittlerweile auch verurteilt worden sind, so toll läuft das alles nicht. Ob es dieser VPN-Dienst Impredator ist oder Flatter von dem Sunde. Aha. Ja, das Geschäftsmodell funktioniert bei weitem nicht so florierend wie im Fall von The Pirate Bay. Wobei so genau weiß gar keiner, wer sind jetzt die wirklichen Betreiber. Genau, das ist ja auch immer die Frage. Hä? Also ich weiß es nicht, aber ich denke, es sind immer noch die gleichen Leute. Ja, okay. Aber sie könnten es natürlich nicht zugeben, weil sie sind ja deswegen schon verurteilt worden. Genau, da wären sie dumm, wenn sie es zugeben würden. Richtig, ja. Richtig. Es bleibt also auch da spannend, genauso wie das Thema PC Fritz spannend bleibt. Da werden wir bestimmt noch wieder den nächsten Videos berichten können, aber ich glaube so, ohne was verraten zu können, was wir nicht verraten dürfen, also die Lena GmbH gibt es nicht mehr für den PC, im Kontext PC Fritz. Ne? Jetzt haben wir was ganz anderes, eine Lege Artis GmbH, die jetzt Inhaber von PC Fritz ist, laut Impressum in der Friedrichstraße 231 in Berlin mit dem Geschäftsführer Jaroslav Ugiel agiert. Zumindest offiziell, ja. Offiziell, es bleibt spannend. Wir können, glaube ich, leider gerade nicht so viel sagen, wie wir möchten, aber das ist echt, echt spannend gerade. Ich denke mal, da werden wir demnächst auch noch was berichten können drüber, wenn es spruchreif ist, was also, da wieder. Auch das wird schätzungsweise ungefähr so lange anhalten, wie die Lena GmbH den Online-Shop betrieben hat. Weil zwischenzeitlich, also es steht fest, dass es juristische Schritte gegen die Lena GmbH gegeben hat. Und ich gehe mal davon aus, dass aufgrund dieses Drucks dann das Ding weitergereicht wurde. Aber in Wahrheit wird der Shop von ganz anderen Leuten betrieben. Und wie du schon sagst, so ganz genau können wir uns dazu jetzt nicht äußern. Aber wer sich im Web ein bisschen umgeschaut hat, der weiß, wer dafür verantwortlich ist. Und auch da wird sehr, sehr viel Geld verdient. Und ich denke mal, dieses Bäumchen-Wechsel-Spiel wird auch noch, das kann noch eine ganze Zeit funktionieren. Die wären auch doof, jetzt den Namen aufzugeben, weil das Ding ist bekannt. Ja, dafür haben sie die Promis angeheuert und bezahlt. Dafür sind die leicht bekleideten Mädels durch ganz Deutschland mit den PC-Fritz-Bussen gefahren. Unglaublich viel Geld verbraten, ja. Die nächste Tour quer durch Europa ist ja schon angekündigt worden von Mike Marlow. Der ist ja angeblich sterbenskrank. Aber in Wahrheit, also wenn ich krank bin, im Endstadium mit Krebs, so wie er sagt, dann plane ich keine europaweite Bustour. Also sorry, gut. Aber das wird auch noch eine ganze Zeit dauern und die Ermittler haben es wirklich schwer, den Dingen Einhalt zu gebieten, weil immer dann, wenn sie Druck aufbauen, kommt halt die nächste GmbH und die nächste und die nächste und Das ist schwierig, ja. Aber seltsam, also den Newsletter abonnieren von denen geht ja derzeit nicht. Nee. Oder die haben meine E-Mail erkannt. Ich habe es auch versucht, aber mit einer E-Mail, die nicht kennen, auch nicht meinen Namen zugeordnet. Okay. Nee, keine Chance, das geht ins Leere leider. Ich will ja auf dem Laufen gehalten werden von denen, was sie gerade Neues machen, aber nee, seltsam. Naja, auch da bleibt spannend. Auf jeden Fall. Und ich bin auch gespannt, wie lange die ihre Bilder noch drin haben, weil ich habe ja in meinem Blog darüber berichtet, dass es diverse Urheberrechtsverletzungen gibt, weil man von völlig fremden Menschen einfach die Bilder genommen hat. Okay. Aber ja. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, was daraus wird. Also, ja, PC Fritz haben wir auch noch auf dem Schirm. Ja, also das nächste Boulevard-Thema natürlich. Das nächste Lars Sobirai-Thema. Und ich bin ja auch wieder im Januar wieder in Berlin und schauen wir uns mal die Adresse an, wo die jetzt sind, was da für ein Haus steht. Das kann wieder spannend werden. Hoffentlich wirst du nicht wieder von irgendeinem übereifrigen Hausmeister gestoppt. Nee, ich denke mal da nicht. Ich hoffe es mal. Also schauen wir mal. Du wirst da nicht viel vorfinden, denke ich. Nee, habe ich mir auch schon angeschaut, aber naja, du weißt ja, wer selbst da gewesen ist, der kann da besser berichten. Hast du denn irgendwelche Aktivitäten von dieser Medienproduktionsfirma feststellen können im Web? Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Auch nicht. Total tot. Scheint auch irgendeine fixe Idee von jemandem gewesen zu sein. Also es sieht nicht aus, als wären die überhaupt jemals aktiv gewesen. Aber ich muss doch auch eine ganze Menge Geld in die Hand nehmen und vorweisen können, um eine GmbH gründen zu können. Ja. Und das ist ja auch schon einige Jahre her, dass die Firma gegründet wurde. Also richtig. Das ist ja jetzt nicht auf Vorrat gemacht worden. Das ist schon von entweder von langer Hand geplant, ein paar Firmen angelegt, gut, eine Firma gründen, anlegen, hört sich für viele Leute jetzt viel an und teuer an, die 25.000 Euro für die GmbH, die man hinterlegen muss, als Bankbürgschaft, als Bar oder teilweise in Einrichtungsgegenständen, die man so hat. Das hört sich zwar viel an, aber das kann man auch auf ein paar Jahre als großes Unternehmen, was Millionen verdient mit dem Verkauf von 19 Euro Windows-Lizenzen. Nicht mehr, jetzt 39, genau. Das kann man sich ja leisten, so ein paar Firmen auf Dauer anzulegen. Oder man kann sich auch leisten, so eine Firma, die es schon gibt, vielleicht mal eben zu übernehmen für kleines Geld. Und dann ist die schon eingetragen. Weiß man ja alles nicht. Aber diese Firmen, die alle jetzt so bei der PC Fritz so drumherum angesiedelt sind, die haben alle so ein komisches, wie sagt man so schön, so ein Geschmäckle. Das ist alles so. Da ist aber auch nicht eine Firma bei, wo man sagt, jo, die kennt man, die haben ein Geschäftsmodell, die agieren wie eine normale Firma, die haben eine Webseite, die haben einen Shop, die verkaufen was, die kann man anrufen, da kann man eine E-Mail schreiben. Das kann man bei allen Firmen, die um PC Fritz agieren, nicht machen, komischerweise. Das sind alles tote Briefkästen. Das ist ganz selten. Und in der Mitte ist immer die hässlich blaue PC Fritz-Seite. Ganz seltsam. Klar. Ganz seltsam, ja. Aber es funktioniert und auch da wird sehr viel Geld generiert. Davon kannst du ausgehen. Ja. Das ist so. Ja. Ja. Ich danke dir für die vorweihnachtliche Bedrücktheit der Zuhörer jetzt. Nein, für die spannenden Themen. Wie gesagt, ich habe auch wieder viel dazugelernt. Das macht mir besonders viel Spaß, weil ich habe ja meinen Eigennutz. Ich wollte ja auch was lernen über Torbox. Und wie macht man das am besten? Ruf mal doch mal mit Lars an. Kennt sich ja aus. Ich danke dir, dass du dabei warst. Ja, gerne. In der Vorweihnachtszeit haben wir alle ja eigentlich was Besseres zu tun, als zu sitzen und den Podcast mal eben aufzunehmen. Also in 4 Tagen ist Weihnachten. Ich wünsche dir auch ein schönes Weihnachtsfest, Lars. Danke und viel Spaß auf dem Kongress in Hamburg. Genau, auch allen Zuhörern, wenn wir uns nicht mal hören sollten, ich weiß ja nicht, ob es noch einen Podcast gibt, auch Nerdfunk Weihnachten gibt, das halte ich noch offen. Auch vorweg schon mal schöne Weihnachten. Wer mich live erleben möchte, der kommt nach Hamburg zum 30C3 Hacker-Kongress vom CCC. Dort haben wir eine Podcast-Ecke eingerichtet und da geht es spannend umher. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Das war der Nerdfon Nummer 51 am 20. Dezember 2013. Ich bin Pascal Kuschilken und heute war dabei Lars Sobirei. Danke dir, Lars. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.